Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 53 und ich bin der Andi. Neulich am Flughafen. Bilder randalierender Menschen, weil eine Airline unterbesetzt war und es mit der Reise nicht so klappte, wie man sich's vorgestellt hat. Neulich in irgendeiner Stadt. Bilder randalierender Menschen, weil eine Party überbesetzt war, Ordnungskräfte kamen und es mit dem Feiern nicht mehr so klappte, wie man sich's vorgestellt hat. Es scheint nicht mehr weit her mit Frustrationstoleranz und Resilienz. Woher kommt das? Rhetorische Frage, denn die glauben, sie beantworten zu können, liegen mutmaßlich falsch. Ich kann's übrigens auch nicht, sprich, auch ich kann nur vermuten und theoretisieren. Wann hat man aufgehört, Kindern Werte zu vermitteln? Wieder rhetorisch, und nein, es geht nicht um Werte wie bares Boot oder Haus. Ich glaube, da einen Zusammenhang zu erkennen. Vor einigen Jahren habe ich mich mit einem Bekannten schon mal über das Thema unterhalten. Er erzählt mir sein Erlebnis im Supermarkt. Hört selbst. Letzte Woche war ich im Laden, als eine Mutti sich den großen Einkaufswagen nimmt und das Kindergartenkind den kleinen Wagen haben darf, weil es den großen nicht schieben kann und sonst plärrt. Will auch einen Wagen haben. Es kriegt den Wagen, keine Frage, denn Mutti ist genervt und scheut die Diskussion mit dem Nachwuchs. Dann packt Mutti Müsli, Klopapier und Äpfel und dann Joghurt, Milch und anderen Kram aus der Kühltheke in den Wagen. Letzteres macht das Kind auch und Mutti lässt's gewähren. Guck mal, Mami, Joghurt. Prima, malte Sören Birte oder wie immer das Kind heißt. So geht es lustig durch den Supermarkt und irgendwann kommen sie an die Kasse. Da steht Mutti nun mit ihrem großen, vollen Wagen und das Kind mit dem Kleinen, der auch nicht so viel leerer ist. Und da ist er dann auch. Der Moment der Wahrheit, den Mutti fürchtet wie die Teufel in das Weihwasser. Hör mal, Malte Sören Birte, oder wie immer das Kind heißt, das da in deinem Wagen kaufen wir aber jetzt nicht, die Mami hat nicht so viel Geld dabei. Malte Sören Birtes Augen füllen sich mit Wasser. Mit den Worten, den Wagen lassen wir hier stehen, zieht Mami sanft am Wagen. Malte Sören Birtes erstes Tränchen kullert und der Mund öffnet sich langsam. Guck mal, Schatz, du bekommst doch ein Kornmüsli-Riegel. Malte Sören Birte resettet und antwortet, und ein Eis. Aber Schatz, im Eis ist so viel böser Zucker und du bekommst doch den Müsli-Riegel. Malte Sören Birtes Gesichtchen färbt sich rot, das kleine Mündchen öffnet sich und kurz bevor sich die angestaute Aggression explosiv den Weg bahnt, sagt Mutti, na gut, ein Eis. Wo ist der Mensch, der Malte Sören Birtes oder wie immer das Kind heißt, erklärt, dass sein Verhalten falsch ist? Wo ist der Mensch, der Mutti erklärt, dass sie sich nicht zur Sklavin ihrer Brut machen darf? Dass Kinder Grenzen brauchen, in denen sie sich sicher entwickeln können? Hier ist er. Denn Mutti kann es offensichtlich nicht. Als sie abgelenkt ihren Kram aufs Band legt, habe ich Malte Sören Birtes oder wie immer das Kind heißt, dann ruhig erklärt, dass seine Mami scheiße ist, weil sie zugelassen hat, dass jetzt alles, was es in seine kleine Scheißkarre gepackt hat, weggeworfen wird, weil die Kühlkette unterbrochen wurde. Und dass deswegen die Zahnfee sauer ist und Heiligabend die böse Raupe Nimmersatt vorbeischickt, die dann zu Hause den Kühlschrank leer frisst, weshalb der Weihnachtsmann den Osterhasen grillt, weil Milch und Kekse alle sind. Tja, was soll ich sagen? Erziehung, so wichtig. Das war dem Kind offenbar neu, anders konnte ich mir die emotionale Überreaktion nicht erklären. Es ratterte zunächst im Köpfchen, das heißt, die Gesichtszüge froren kurz ein, und dann plärrte es los. Die Mutti vollkommen konsterniert, konnte es nicht beruhigen, die Kassiererin vollkommen entnervt und die Wagenschieber hinter mir teils unentspannt, teils mit dem Handy beschäftigt waren, voll angefressen. Was soll ich sagen? Party im Supermarkt. Die Mutti mit rotem Kopf versucht gar nicht, das Kind zu beruhigen, packt hektisch alles ein. Dabei geht im Klappkorb ein Joghurt kaputt, Riesensauerei, egal. Die Kassiererin fragt nach der Punktekarte, aber Mutti will nicht, will nur raus, zahlt und zerrt das Kind zur Tür. Nach dem Bezahlen bin ich raus, das ging schnell, war nur ein Sixpack und Chips und Pommes, da fährt ein blauer Minivan los und mit rosa Heckaufkleber an mir vorbei. Tjorben fährt mit, stand drauf. Und jetzt weiß ich auch wieder, wie das Kind hieß. Tjorben. Ich hab's am Geschrei erkannt. Die schien es eilig gehabt zu haben. Da, wo die geparkt hatte, stand noch der Einkaufswagen. Ich glaub sogar im Kotflügel vom Auto daneben. Ja, so war das damals. Ja, Erziehung. Da kann man viel richtig machen, aber noch mehr falsch. Es ist nicht hilfreich, wenn Erzieherinnen Nein sagen, aber der Nachwuchs zu Hause fortwährend seinen Willen bekommt und man ihm zeigt, dass es vollkommen legitim ist, das Eigentum anderer zu beschädigen, egal ob ungekaufte Lebensmittel oder via Einkaufsrempler auf dem Parkplatz. Werte vermitteln, Respekt, Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Rücksichtnahme, Solidarität. Die Liste ist lang. Naja, aber dazu muss man selbst erstmal welche haben. Und das scheint heutzutage Mangelware zu sein. Leute, wir haben Klima. Regen, Gewitter, Hagel, Minibäche werden zu reißenden Strömen, Keller laufen voll und allüberall suchen sich Schlamm und Geröll ihren Weg. Ist halt Sommer. Sowas hatten wir vor 20 Jahren auch, nur nicht ganz so extrem. Verwunderlich, dass der Rannwanzer davon noch nichts gehört oder gelesen hat, war wohl mit Dokumentverlust würfeln oder Kartenhausbauen beschäftigt. Derzeit rannwanzt er hauptsächlich und schmiedet Pläne, wie er die Wirtschaft entfesseln kann. Und den Virus. Und wie man den ganz Reichen noch mehr zuschanzen kann, mutmaßlich in der Hoffnung auf Beistand, ist ja bald Wahl. Ja, da darf man sich's mit niemandem verscherzen. Nicht mit den Letztwählern. Nicht mit denen, die Veränderungen hassen, weil sie jede Veränderung aus der persönlichen Komfortzone holt. Und nicht mit den Randspektren. Omnipräsent grinst er in jede Kamera, gestikuliert, neulich ein wenig echauffiert mit einer Hand und drei abgespreizten Fingern. Ich meine, Ähnliches habe ich schon mal irgendwo in Schwarz-Weiß gesehen. Und erzählt allen und jedem, welche Maßnahme Probleme nicht lösen. Leider scheint er selbst auch keine zu haben, sprich Lösungen für Probleme, außer vielleicht für das Problem, zu wenig Zustimmung zu bekommen. Aber er hat es sich in den Kopf gesetzt, den Titel zu erreichen, denn der Titel ist alles, was zählt. Scheißegal, wer dafür daran glauben muss. Der Titel zählt und nur der Titel und bis dahin spielt er Everybody's Darling. Wie bräsig muss eine Mentalität sein? Wie viel Angst vor Veränderung muss man haben, um den toll zu finden? Ernsthaft, ist Deutschland das Land der Dichter und Denker oder die Klippe der Lemminge? Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen, soll der Epiktet gesagt haben. Die Komfortzone zu verlassen ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Außer vielleicht für die Letztwählerschaft. Die wollen die letzten Jahre noch so weitermachen wie immer. Die sehen die Welt nicht mehr, wie sie die Enkelchen erleben werden, wenn sie sie erleben, denn vielleicht kriegen die ja auch Corona. Das greift dann die Gehirnzellen an, reduziert die Blutzufuhr zum Hirngewebe und löst eine Immunreaktion aus, die die Zellen schädigt. Die Folge ist der Verlust grauer Hirnsubstanz. Und wenn das Virus die Stirnzellen infiziert, bekommt man neurologische Symptome wie chronische Erschöpfung, Depressionen sowie Verwirrung und Vergesslichkeit. Mutmaßlich. Vielleicht. Nicht zwingend, aber möglicherweise. Die Fachzeitschrift Nature hat zumindest darüber berichtet. Das wäre bitter für die Betroffenen und ihr Umfeld. Nicht jedoch für Rannwanzer und Konsorten, denn denen spielte es in die Hände, wenn der Staat nur noch aus leicht lenkbaren Trotteln bestünde. In England geht's gerade ab, in Spanien, Portugal und den Niederlanden auch. Deutschland hinkt noch etwas hinterher, aber nach den Sommerferien wissen wir mehr. Zumindest hat der Rannwanzer dann allen die Ferien gerettet. Und die Fluglinien. Und das Kerosin für die Flüge. Ist halt Sommer. Und das bleibt's demnächst auch. Und dann stehen Papa und Sohn auf einer Anhöhe in der Wüste, schauen aufs verdorrte Land mit toten Bäumen und Gerippen, und Papa sagt zum Sohn: Tut mir leid, dass wir damals nichts gegen den Klimawandel unternommen haben, aber die passende Kandidatin hatte ein Zitat in ihrem Buch nicht kenntlich gemacht. So hat es Menze gezeichnet und so fand ich's auf Twitter. Und dann dachte ich an Mad Max und die ganzen bekloppten Lemminge, die dem Oberboss hinterherlaufen, weil er ihnen zuweilen Wasser gibt. Die machen alles für den. Der ist zwar auch vollkommen plemm, aber er hat halt das Wasser. Und wie ich schon einmal bemerkte, selbst wenn die Partei, die den Rannwanzer stellt, 49% der abgegebenen Wahlstimmen bekäme, wäre das kein klarer Regierungsauftrag, weil die Mehrheit eben genau das nicht wollte. Sonst hätten sie ja den gewählt und nicht irgendjemand anderes. Nichtsdestotrotz befürchte ich, wir werden es verkacken, weil wegen der Komfortzone und der Angst vor möglichen Veränderungen und vor den Vorstellungen und Meinungen, die wir über Tatsachen haben. Ich habe auch Meinungen und Vorstellungen. Und ich weiß, dass ich etwas ändern würde, wenn der Ranwanzer sein Ziel nicht erreicht. Aber das würde nicht zwangsläufig schlechter sein. Wir würden alle den einen oder anderen persönlichen Kompromiss machen müssen, aber am Ende des Tages zählt das Gesamtensemble nicht nur für uns im Jetzt, sondern für die, die noch kommen. Und dann stehen 2050 Papa und Sohn auf einer Anhöhe, schauen auf grüne Landschaften, zugegeben mit ein paar Windrädern, und Sohn sagt zum Papa: Erzähl mir nochmal die Geschichte, wie ihr 2021 den Ranwanzer verhindert und den Klimawandel gebremst habt. Eigentlich ein schöner Gedanke. Den sollten wir uns von keinem realitätsfernen, machtgeilen Wissenschaftsleugner versauen lassen. Und mit dieser Vorstellung oder diesem Wort zum Sonntag endet diese Episode. Kurz, ich weiß, aber ich hatte dank einer anstrengenden Woche keine Zeit. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 53 vom 10.07.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_krd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.